Die Ausländer und die Auslandskoreaner würdigen die Verdienste von Genossen Kim Jong-il um die Jugendrevolution hoch. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens und ein Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskus-Universität Syriens betonten, Genosse Kim Jong-il habe am 25. August 1960 die 105. Solo-Panzergarde-Division Ryugyong-su der koreanischen Volksarmee inspiziert. Es sei ein historisches Ereignis von großer Bedeutung in der Geschichte des revolutionären Kampfes der Koreaner gewesen. Es sei sein größtes Verdienst, dass er trotz aller Herausforderungen der Geschichte das sozialistische Korea, den Leuchtturm der Hoffnung der Menschheit, zuverlässig verteidigt habe. Der Mitarbeiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner Ho Myung-do und weitere Auslandskoreaner hoben hervor, losgelöst von der Songun-Politik und der Songun-Führung vom Genossen Kim Jong-il, seien der Stolz und die Ehre der Sonnennation undenkbar. Sein langer Weg von Songun sei ein Weg des aufopferungsvollen Einsatzes für das Land, die Nation und das Volk gewesen, der in der politischen Geschichte der Menschheit beispiellos sei.